Halleluja! Ich darf jeden Einzelnen recht herzlich begrüßen zum Intensivabend, auch dich am Livestream. Halleluja! Und ich kann dir heute schon mal sagen, du hast die beste Entscheidung getroffen, hier einzuschalten. Du hast die beste Entscheidung getroffen, hier dabei zu sein, weil wir haben wieder Intensivabend, ne? Und da geht es wieder richtig intensiv zur Sache. Also jeder, der hungrig ist, ne, der mehr mit Gott erleben möchte, kann ich schon mal sagen, du bist heute Abend richtig. Ne? Du bist wirklich richtig. Und ja, Gott hat mir heute so einen Impuls gegeben aus Johannes 16, 33. Da sagte Jesus: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich denke, wir kennen alle diesen Bibelvers, haben wir den schon öfters gehört. Und trotzdem fand ich ihn für heute wirklich nochmal so richtig spannend. Denn dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, ne? Also wir dürfen wirklich und da nochmal intensiv auch wirklich in ihn reingehen, ne? mit ihm zusammen leben. Und er ist ja auch das Wort, ne? Und er sagt ja wirklich, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In ihm haben wir Frieden. Oft erleben wir in der Welt Herausforderungen immer noch, ne? Im Geschäft und zu Hause, Corona und was weiß ich alles, ne? Da kommt ja alles auf einen rüber und da kann man schon mal dazu neigen, ganz ehrlich mal, ne? Kann man schon mal dazu zu neigen, sich vielleicht hier oder da mal eine Sorge zuzulassen oder mal andere Gedanken zuzulassen und wo der Frieden mal so ein bisschen geschüttelt wird, sage ich einfach mal, ne? Wo du dich vielleicht nicht mehr ganz so in dem Frieden drin fühlst, wo du sagst, oh, meine Seele oder meine Gefühle sagen gerade irgendwie was anderes. Aber er sagt hier ganz klar, wenn wir auf ihn schauen, ne, wenn wir auf sein Wort schauen, wenn wir aufs Kreuz schauen, sage ich jetzt einfach mal, ne, dann kommt dieser Friede einfach wieder zurück. Ne. Dann wird dir wieder bewusst, wow, ja, Jesus hat es doch vollbracht. Ne. Hier, er hat es doch vollbracht am Kreuz. Er hat doch alles vollbracht. Ne? Er will nur das Beste für mich. Ich bin eine neue Schöpfung geworden in ihm. Ne? Und er liebt mich so sehr und er will nur das Beste für mich. Und dann merkst du wieder, wie deine Seele langsam ruhig wird, ne? Und wieder der Frieden langsam wieder einkehrt und denkst, wow, ja, eigentlich eine ganz andere Perspektive wieder. Du siehst es von oben, ne? Und da möchte ich euch einfach ermutigen, heute auch beim Intensivabend, nicht aus deinem Fleisch heraus, aus deinen Gefühlen heraus, jetzt hier in diesen Abend reinzusteigen, sondern wirklich, ne? Wir haben, der Himmel ist offen, wir sind Himmelsbürger, wir leben zwar noch auf dieser Welt, aber wir sind Himmelsbürger, also lasst uns auch vom Himmel aus starten und nicht von dieser Welt aus starten, ne? Sondern da schüttelt da alles einmal ab, was jetzt links und rechts einfach war, ne, was den ganzen Tag dich vielleicht noch belastet hat, was dir Kummer und Sorgen bereitet hat, ne, und sei dir bewusst, der Himmel ist offen, der Himmel ist offen, du lebst im Himmel, du bist ein Himmelsbürger, ne, und da wollen wir so in den Lobpreis jetzt reingehen mit dieser Einstellung, weil es geht ja dann noch weiter bei dem Ganzen. Er hat ja dann diesen Vers ja dann noch weiter gesagt hier: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch hier nochmal, egal mit was du heute vielleicht zu kämpfen hast, Jesus hat es überwunden, du bist mit ihm der Überwinder und mit dieser Einstellung lasst uns in den Lobpreis reingehen. Halleluja. Ja, du bist ein Träger der Freiheit. Du bist ein Träger der Freude. Und diese Freiheit in dir und diese Freude in dir, die setzen wir jetzt frei. Denn Jesus hat es vollbracht, so wie Christian es gerade gesagt hat. Er hat alles schon vollbracht. Es ist vollbracht, teuer erkauft. Die Liebe ist zum Ziel gekommen, vor aller Welt. Jesus, sieg am Kreuz, Golgatha. gebracht, teuer erkauft. Die Liebe ist zum Ziel gekommen, vor aller Welt hat es gezeigt. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Es ist vollbracht, teuer erkauft. Die Liebe ist zum Ziel gekommen und nichts ist mehr, wie es mal war. Wir strecken uns jetzt wirklich aus nach mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von deinem Feuer. Wir brauchen mehr von dir. Wir strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen schon in dich. Fließt für dein. leben uns hin. Weil du bist der Sieger über alles und danke, dass wir auf diesen Sieg schauen dürfen, alle Zeit, immer. Danke für deinen Sieg. Du besiegst die Nacht, was hat dich zum Licht der Welt gemacht? Du besiegst den Tod. Der größere in mir, Jesus. Der größere in mir, oh yeah. Der größere. Alle Ehre dir. Weil du bist würdig, alle Ehre zu bekommen, alle Ehre zu empfangen. Du bist der einzige Gott, du bist der starke Gott. Halleluja, du bist der König aller Könige, du bist der Herr von allen Herren. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, dass dein Angesicht uns zugewandt ist. Und unser Angesicht ist dir zugewandt. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit und dass wir verwandelt werden durch das Anschauen deines Bildes von Herrlichkeit zu immer größerer Herrlichkeit. Danke, dass du uns in deinen Raum der Herrlichkeit des Himmels versetzt hast und dass wir da jetzt zu Hause sind. Nicht mehr zu Hause. Halleluja. Nie mehr zu Hause jedenfalls in diesem irdischen Raum, sondern zu Hause im Himmel. Oh, weißt du, dass du im Himmel zu Hause bist? Zu Hause im Himmel. Ich beglückwünsche dich. Du bist angekommen. Im Himmel. Oh, wir danken dir, dass du uns in den Himmel genommen hast. Halleluja. Raus aus diesem irdischen Raum und in den Raum. Eine Herrlichkeit, wo alles möglich ist, wo es keine Unmöglichkeiten gibt, sondern wo alles möglich ist. Halleluja. Oh, danke, Herr. Wir danken dir, wir sprechen heute zu allen scheinbaren Unmöglichkeiten. Ihr seid eine Lüge und ihr seid doch möglich. Halleluja. Weil wir nicht in diesem irdischen Reich zu Hause sind, sondern weil wir im Himmel, in dir zu Hause sind und weil da alles möglich ist. Halleluja, wo wir auf dem Wasser gehen und es trägt. Und es trägt. Weißt du, wenn du aufs Wasser gehst, dann trägt es. Halleluja, du musst gar nicht testen. Sondern es ist trägt. Es gibt Zeugnisse von einer starken, sehr starken Erweckung in den 60er Jahren war das, Meltari. Und um zu anderen Stämmen zu gelangen und ihnen das Evangelium zu verkünden, mussten Gruppen über reißende Ströme, die voll von Krokodilen waren, gehen. Und sie sind rübergegangen. Jedenfalls einige Mutige, die dem Herrn geglaubt haben. Und sie wurden nicht von Krokodilen verspeist, sondern sie sind rübergelaufen. Sie sind nicht ertrunken, sondern sie sind rübergelaufen und sie haben den Menschen das Evangelium gebracht. Halleluja. Und weißt du, die gleiche Kraft ist in dir und ist in mir. Halleluja. Danke, Vater, die das Unmögliche möglich macht, die sogar Naturgesetze außer Kraft setzt. Jesus, ich danke dir, dass du in uns lebst. Kein geringerer als der Herr der Herren. Halleluja. Lebt in uns. Wohnt in uns. Siegt in uns. Jeden Tag. Halleluja. Hat den Sieg an jedem Tag, in jeder Situation. Oh, danke, Vater. Wir danken, dass du nie zu spät kommst, sondern immer rechtzeitig. Und wenn wir denken, ich habe heute mehrfach gedacht an diesem Tag, jetzt klappt's nicht mehr. Diese Sachen klappen nicht mehr. Und ich sag dir, es hat alles geklappt. Der Herr ist echt stark. Danke, Jesus. Herr, mit dir, wir denken im Irdischen, es klappt nicht mehr. Alles zu spät. Dann bist du da und du hilfst. Und du bist der Erlöser und du hast immer eine Lösung. Halleluja. Danke, Vater, dass wir bei dir nie in einer Sackgasse sind, dass wir nie ans Ende kommen. Halleluja, sondern dass bei dir immer der Anfang ist. Du bist der Anfang, du bist das Ende und du bist der Weg. Und danke, dass es bei dir immer einen Weg gibt, weil du der Weg bist. Halleluja, preisen dich, Herr. Und ich setze heute Abend Wege frei. Wege, wo es schien, als ob es keine Wege gibt. Als ob das ausweglos scheint, vielleicht in deiner Gesundheit, vielleicht in deinem Körper, vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Seele, vielleicht in deinem Arbeitsplatz. Und ich sage, das sind Wege, weil der Herr ist der Weg. Halleluja, streck dich aus und sag, Herr, danke für deine Wege. Ich gehe deine Wege, die vielleicht im Natürlichen unmöglich aussehen, aber die nicht unmöglich sind bei dir. Oh Vater, wir preisen dich. Wir preisen dich dafür, dass du der Gott des Unmöglichen bist und dass du der Gott bist, der Wunder tut. Halleluja, danke, Herr. Oh, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der einbricht in diese Welt. Halleluja, der einbricht in diese Welt. Wow. Der uns nicht lässt einfach, wo wir sind, auch wenn wir irdische Herausforderungen vielleicht mal haben. Und der immer zu Hilfe kommt. Heiliger Geist, wir preisen dich. You are an ever-present help. Du bist Hilfe. Du bist eine ständige Hilfe. Der Herr ist deine ständige Hilfe. Der Herr ist meine ständige Hilfe. Ständig. Der Heilige Geist hat keinen Urlaub. Das ist jetzt der arme Heilige Geist, der hat aber noch nie mal Urlaub. Stimmt, der Herr hat nie Urlaub. Der Herr braucht gar keinen Urlaub. Der Heilige Geist braucht auch keinen Urlaub. Es ist so powerful. Halleluja, Vater, wir danken dir. Ah, oh, wir danken dir. Wow, danke, Herr. Oh, geh noch mal rein, da ist eine starke Gegenwart einfach hier. Halleluja, er möchte dich wirklich überschütten, er möchte dich heute ganz neu auffüllen. Also Sonntag war super stark, aber heute ist schon wieder Dienstag. Und heute brauchst du eine neue Füllung. Und da ist eine neue Füllung vom Himmel in dir, wo das Allerheiligste ist, die Bundeslade in dir. Halleluja, Vater, wir danken dir für Ströme lebendigen Wassers, die fließen in unserem Innern. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Die alles einfach machen. Weißt du, mit seiner Gegenwart kommt eine Leichtigkeit. Oh, eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit. Ergreif diese Leichtigkeit. Ergreif diese Leichtigkeit. Es ist eine Leichtigkeit, die von seinem Thron ausgeht. Eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit. Ernehm das. Halleluja. Alles mit Leichtigkeit. Herr, du möchtest, dass alles mit Leichtigkeit geht, auch auf dieser Erde. Halleluja. Und Herr, danke, dass wir wirklich vom Himmel herkommen und diese Leichtigkeit hier runterbringen. Danke durch dich, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr. Oh. Oh, danke, Herr. Ja, wir trinken von den Strömen lebendigen Wassers. Wir trinken direkt von dir. Und da ist Erfrischung heute Abend für dich. Oh, Erfrischung. Oh, da ist Erfrischung. Danke, Herr, dass du die Körper erfrischst, dass du die Seelen erfrischst. Oh, danke, Herr. Oh, weißt du, in dieser Gegenwart gehen alle Gedanken auch weg. geht alles weg, was gar keinen Wert groß hat. Halleluja. Und es perlt einfach von dir ab. Halleluja. Und du bekommst Gedanken des Himmels in dieser Gegenwart. Ideen des Himmels. Offenbarung von ihm. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für immer neue Offenbarung von dir, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Herrlichkeit, von deiner Fülle, von deinem Überfluss. Danke, dass wir das Leben in Fülle und Überfluss in uns drin haben. Und es fließt. Oh, es fließt in uns und es fließt aus uns heraus. Dass wir uns um nichts mehr Sorgen machen müssen, weil du der Versorger bist. Danke, Herr. Weil du dir nie Sorgen machst. Weißt du, dass der Herr sich noch nie Sorgen gemacht hat? Und wenn der Herr in dir lebt, kannst du dir auch keine Sorgen mehr machen. Halleluja. Oh, das ist alles so einfach. Herr, danke, dass es alles so einfach ist. Danke, Herr, dass du einfache Fischer ausgewählt hast. Danke, Herr. Das ist so wunderbar. Und dass die höchste Stufe Einfachheit ist und nicht Kompliziertheit. Oh, wir danken dir, dass dein Reich einfach ist. Und dass wir deshalb auch nicht mehr kompliziert sind, sondern dass wir auch einfach sind. Je mehr er in dir und von dir Besitz nimmt, umso einfacher wirst du. Und umso einfacher wird alles. Und es ist ein wunderbares Leben. Weißt du, er hat wirklich ein Leben für dich. Ein Leben für dich, dass es sich lohnt zu leben, wo du andere eifersüchtig machst. Nicht sorgengebeugt, gebeutelt. Und immer guckend, hat heute der Herr die Überhand oder der Feind. Schaffe ich es heute mit dem Tauziehen auf meine Seite rüber oder schafft die andere Seite es wieder? Nein, ich verrate dir ein Geheimnis. Die Seiten stehen schon klar. Der Sieg ist schon da. Es gibt kein Tauziehen mehr. Tauziehen ist over. Das können wir mal spielen, so ist ganz nett. Aber in der geistlichen Welt ist es vollkommen vorbei. Sondern er hat uns als Sieger hingestellt, weil er den Sieg errungen hat. Deshalb bist du und bin ich Sieger für immer. Und da gibt es kein Tauziehen. Und wenn einer mit dir Tauziehen will, dann sagst du, ja, du kannst gerne Tauziehen, aber ich mache da gar nicht mit. Du musst gar nicht mitmachen bei Tauziehen. Auch wenn ein Mensch mit dir Tauziehen will, weißt du? Mach's einfach nicht. Brauche immer zwei dazu. Es ist alles viel einfacher. Es ist ganz einfach. Oh, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, Herr, für die Fülle deines Lebens. Danke dir für Frieden, für Freude, für deine Liebe, für Freundlichkeit, für Güte, für deine Treue, die in uns ist, deine Geduld, die in uns ist. Halleluja, deine Sanftmut und deine Disziplin. Oh, wir preisen dich, Herr. Dass wir wirklich voll sind von dir und von allem Guten, was du uns gegeben hast. Oh, wow, nie mehr leer, du bist nie mehr leer, sondern du bist für immer voll, voll mit ihm. Da gibt es keine Leere, sondern da gibt es nur Fülle. Ah, Halleluja, und die zeigt sich nach außen und wird immer stärker. Und du gibst diese Fülle weiter. Da gibt es auch kein Chaos mehr in deinem Leben. In Genesis 1, 2 heißt es, die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und dann heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er schwebte über den Wasser, er schwebte über dem Chaos. Halleluja. Und wie wurde das Chaos aufgelöst? Es heißt, Gott sprach. Gott sprach und das Chaos war vorbei und Licht wurde und eine Erde wurde. Halleluja, und eine herrliche Schöpfung wurde. Und Menschen wurden. Halleluja. Wow. Wir sprechen heute, ich spreche heute wirklich, wo zu jedem Chaos, das sich noch irgendwo befindet, am Livestream hier live, in Gedanken vielleicht noch, in Emotionen, Halleluja, in Körpern, ich streck dich aus, wenn das für dich ist, einfach streck dich aus und ich spreche jetzt in dem Namen Jesus Ordnung, Ordnung in deine Gedanken, Ordnung in deine Gefühle, Ordnung in deinen Körper, in jede Zelle deines Körpers, Ordnung, Ordnung und Frieden, Frieden, Frieden in deine gesamte Persönlichkeit, Frieden in dein ganzes Sein, Ordnung in dein ganzes Sein. Ich sage, kommt Ruhe hinein, wo Unruhe war, kommt der Friede Gottes jetzt. Halleluja, weil der Geist Gottes übernimmt. Der Geist Gottes übernimmt dich. Er übernimmt uns. Er übernimmt. Oh, er übernimmt. Er übernimmt. Heiliger Geist, du übernimmst. Du übernimmst uns. Du übernimmst uns. Du übernimmst uns. Du übernimmst uns. Aus und empfang jetzt was, auch für andere, weil du bist hier, um auch was für die anderen, um ein Segen für andere zu sein, um ein Segen für jemand, der live hier ist, zu sein, um ein Segen für jemand zu sein, der im Livestream zuschaut. Oh, du bist voll mit ihm, du bist voll mit seinem Segen, voll mit Segnungen. Manche bekommen vielleicht einen Vers, einen Bibelvers, sein Wort, das wie ein Hammer ist und Felsen zerschlägt. Manche schmecken vielleicht etwas oder riechen etwas. Wir lernen es immer mehr, unsere geistlichen Sinne zu aktivieren und zu schauen in den unsichtbaren Raum. Zu empfinden im unsichtbaren Raum, was Gott uns geben möchte, was Gott hat für uns. Weißt du, dieser Schleier ist ganz dünn, der ist ganz dünn. Das ist keine dicke Decke. Jesus hat die Decke weggenommen. Halleluja. Du kannst ganz einfach dahinter schauen. Gucken und fragen einfach, Jesus, was machst du eigentlich gerade? Was ist eigentlich los da im Himmel? Wen möchtest du heilen? Für wen hast du ein Wort? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Ja, genau. Komm, nimm dir ein Mikrofon. Deine Frage gerade, was macht Jesus gerade? Da kann ich eigentlich beantworten, er ist mitten unter uns. Bei dem Lied, alle Ehre ihm, habe ich erlebt. Wir haben ihm Ehre gegeben und da habe ich das Bild gesehen von Grünewald, der bei Ostermorgen Jesus aus dem Grab auffährt, einfach als Licht, als leuchtende Gestalt. Und je mehr wir ihm Ehre geschickt haben, umso mehr ist Segen von oben runtergekommen. Das heißt, durch uns, durch unser Verhalten, durch unseren Lobpreis, ihm Ehre zu geben, haben wir einen Strom ausgelöst von himmlischer Substanz, die zu uns runtergekommen ist und sich einfach überall verbreitet, um uns, mitten unter uns. Und dann hat sich die Lichtgestalt zur Erde begeben, also Christus, der Auferstandene. Ist aber Licht geblieben, hat, Aber für unser irdisches Auge unsichtbar ist er ständig neben uns. Also neben jedem von uns. Er ist auch jetzt unterwegs, das tut er gerade. Und dann auch, wir müssen uns auch im Alltag gar nicht so arg ausstrecken, er ist da. Er ist so als ständiger Kumpel neben uns. Ich habe dann so Situationen gedacht, da denke ich, ja, bei Ehepaaren ist es manchmal so lustig, mach du's oder so. Und dass wir das an sich genauso machen können, wenn wir überfordert sind oder irgendwie, als wäre unser natürliches Auge, aber ich neben uns, als Lichtgestalt, so mach doch du das. Also als Ermutigung für jeden, mach du's, da ist er. Amen. Er will gefragt werden. Ich habe für euch ein Wort und für uns als Gemeinde. Und zwar sah ich deinen Schlüssel auf dem Boden liegen. Und ich sah, wie Gott diesen Schlüssel in die Hand nahm und wie Gott den Schlüssel immer mehr Schlüssel zugetan hat. Und du hast die Schlüssel in die Türen aufgemacht und es hat sich immer neue Türen geöffnet und dahinter war neues Land. Und ich sah, wie Gott dich einfach im Reisedienst nochmal neu, oder euch im Reisedienst einfach nochmal neu führen wird, wo er neue Türen aufmachen wird. Das war nochmal mehr in Frankreich, nochmal mehr im Osten, im Iran auch. Und ich sah, wie Gott so wie die Häuser von Monopoly spielt, diese grünen und die roten, sah ich wie Pilze emporschießen. Also es wird jetzt schnell gehen und Gott wird schnell Gloryhäuser oder auch Zentren entstehen lassen, weil die Menschen hungrig sind nach dem, was ihr habt, was wir haben als Gemeinde. Und ich sah noch, wie auch lokale Fernsehsender und auch Radiosender in der Schweiz, ich weiß nicht, ich habe den Namen Maria gehört, ich weiß nicht, ob es da einen Radiosender gibt, der so heißt, aber ich sah, dass sie angefragt haben und neugierig geworden sind und auch andere, die sich danach ausgestreckt haben und mehr wissen wollen einfach. Und dann sah ich noch so ein Regal und in den Büchern waren Bücher, deine Bücher drin, auch da, von dir. Und aber das war immer so, als wenn dann noch mehr dazu kam. Also es war schon paar da. Aber es kam irgendwie schon mehr dazu und die konnte man schon sehen. Also die sind eigentlich schon, oder du bist schon schwanger damit. Also es kommt zur Geburt. Also und ich glaube, dass einfach jetzt diese Zeit ist, wo es eine Erntezeit ist, wo die Menschen einfach hungrig sind, einfach nach dem, was wir haben und auch mehr in diese Gemeinde kommen. Ja, und wir werden es erleben jetzt. Amen. Halleluja. Gott spricht. Ich habe während dem Lobpreis das Wort gekriegt, Sandwich. Ja, tatsächlich Sandwich. Und ich denke, es ist entweder jemand hier oder auch im Livestream. Und er empfindet sich gerade oder seine Situation gerade als wie erdrückt. Also wie von oben und unten total zerdrückt und zusammengequetscht. Und er sieht gerade momentan keinen Ausweg mehr. Und Gott sagt zu dir, es ist eine Lüge, es ist eine Unwahrheit, weil du nämlich in der Freiheit lebst, zu der Christus dich befreit hat. Und ein Sandwich dient ja auch dem Guten, dass er nämlich jemand nährt und jemand mit Essen und mit Nahrung versorgt. Und das, was du jetzt gerade so empfindest, dein Erdrücktwerden, wie so ein Sandwich drin, das möchte Gott gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen, um anderen Menschen Nahrung zu sein, um anderen Menschen weiterzubringen und zu helfen. Also bleib nicht in dem stecken, wo du jetzt gerade drinne bist, sondern schau auf Jesus und komm heraus und er wird dich mächtig gebrauchen. Amen. Amen. Halleluja. Nimm das. Halleluja. Wenn du empfindest, du bist gerade so in einer Sandwich-Situation, nimm das. Ja, ich hatte noch so einen Eindruck, ich glaube, am Livestream, es betrifft ja mehrere, glaube ich sogar, du hast ja für was gebetet, für was geglaubt und Es ist aber nicht so gekommen, also es ist anders eingetreten und irgendwie hat sich so eine Enttäuschung jetzt bei dir breit gemacht und so ein kleiner Zweifel auch, stimmt es denn alles? So hatte ich den Eindruck und da hatte ich einfach die Ermutigung für dich vom Heiligen Geist. Das Wort ist die Wahrheit und es liegt auch nicht an Gott, dass es nicht so gekommen ist. Letztendlich hat es mir so gezeigt, ne, bleib dran, hör jetzt nicht auf, sondern jetzt erst recht. Ne? Also hab die Mentalität, jetzt erst recht. Ne? Du hast als kleines Kind, hast du auch laufen gelernt, bist vielleicht ein paar Mal hingefallen, da hat es vielleicht nicht so geklappt, sage ich jetzt mal, aber du bist dran geblieben und heute läufst du. Ne? Und genauso ist es auch im Geistlichen, bleib einfach dran, es ist alles da und du wirst Zeichen und Wunder sehen, jetzt erst recht, genau. Halleluja. Amen. Ich hatte ein Bild gesehen, und zwar von einer Badewanne, so eine warme Badewanne. Und da wurden Leute einfach in diese Badewanne immer wieder so eingetaucht. Und ich glaube einfach, dass auch gerade an diesen Intensivabenden führt Gott wirklich uns zusammen als seine Söhne und seine Töchter. Das ist jetzt nicht ein speziell evangelistischer Abend oder so, aber er führt uns zusammen und er taucht uns wirklich tief ein, einfach in sein warmes Badewasser, um uns zu erfrischen, um uns zu entspannen auch, um uns wirklich, ja, einfach, ja, auch alles abzuwaschen, was irgendwie an uns so dranhängt, vielleicht aus dem Alltag oder aus irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und er taucht uns da ein und er möchte einfach, dass du wirklich auch in diese Haltung reinkommst, wirklich dich fallen zu lassen, zu genießen, weil das ist Zurüstung wieder für das, wo er dich beauftragt hat. Das ist Zurüstung wieder für das, wo du im Alltag einfach deine Bestimmung hast. Ja? Egal, ob du jetzt über Livestream zuschaust oder hier live dabei bist, aber das ist einfach diese Intensivabende, ich habe das einfach so gesehen, sind wirklich wie so jedes Mal ist wieder eine Badewanne mit einem anderen Badezusatz aufgestellt. Aber das Wasser ist immer warm. Halleluja. Weil die Kinder Gottes kommen und es ist einfach was Wunderbares, Schönes für sie vorbereitet, wo sie sich reinfallen lassen können und relaxen können. Also die Aufforderung Gottes ist einfach die, genieß es. Ja? Versuch nicht irgendwas zu machen oder irgendwas zu schaffen oder so, sondern genieß es einfach und genieß einfach das, den Badezusatz, den Gott für heute Abend spezifisch hat. Den Duft, die Heilwirkung, was auch immer da alles drin ist. Genieß es einfach. Diese Intensivabende sind Badewannen, die für dich vorbereitet sind. Halleluja. Ja, und da wirst du geheilt. Halleluja. Halleluja. Göttliche Aromatherapie. Halleluja. Ja, das Wort, ihr werdet schöpfen aus den Quellen des Heils. Also ihr werdet schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dann habe ich zuerst nur so einen Eimer, so einen 10-Liter-Eimer Wasser gesehen. Und dann habe ich aber gesehen, da ist ein Brunnen. Und dann habe ich gesehen, wie man, also wie jemand den Wassereimer genommen hat und ist daheim in die Küche reingeschüttet. Also zum Beispiel in die Küche. Weiß nicht, für wen das ist. Oder dann war ein Büro, dann waren Pläne, dann war ein Krankenbett. Also es waren wirklich verschiedene, ein Garten, also wo der Herr wirklich diese Quellen des Heils ausgießt. Also das muss einfach nimmt, wo man es braucht. Amen. Ja, genau. Ich habe den Eindruck, dass es auch wirklich manche gibt, die strugglen mit Hausarbeit oder Gartenarbeit oder überhaupt ihr Haus oder Garten in Ordnung zu halten. Und da ist wirklich eine besondere Salbung, eine besondere Gnade jetzt von Gott, die es gesehen hat, wusch, macht es, nimmt es. Weißt du, dass die Sachen sind auch für das natürliche Leben. Wir brauchen, Gott schenkt Befähigung und dann können wir unsere Häuser in Ordnung halten, dann können wir unsere Gärten in Ordnung halten und das noch in Leichtigkeit. Wie wunderbar ist unser Gott, oder? Halleluja! Herr, wir preisen dich, Herr. Halleluja! Danke, Herr, dass du uns alles gibst, alles gegeben hast und ständig weitergibst, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Aus dem Vollen. Halleluja! Und ich habe zum Schluss noch einen Eindruck. Ich habe gerade gesehen, als eine Person sprach, ich habe gesehen, wie Gott Augensalbe auf die Augen streicht. Also wenn du irgendwas brauchst für deine Augen, dann nimm diese Augensalbe, weil Jesus streicht diese Augensalbe jetzt im Natürlichen und auch im Geistlichen. Im Natürlichen, dass deine Augen gesund werden und auch im Geistlichen, dass du sehen kannst. Herr, wir nehmen diese Augensalbe. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst und auch zu jedem am Livestream und dass du uns diese Augensalbe jetzt auf die Augen gibst. Halleluja. Und dass wir gesunde Augen im Natürlichen haben. Ich sage auch Stopp über allen Augenkrankheiten. Im Namen Jesus kommt jetzt alles zum Ende. Im Namen Jesus. Und ich sage, wird jetzt ein Umkehrvorgang in Gang gesetzt. In Jesu Namen wird es immer besser, wird schlechter zu werden, werden deine Augen immer besser und besser und besser, bis sie hundertprozentig gut sind. Halleluja, Vater, ich danke dir. Und auch Augensalbe, dass du innerlich sehen kannst, was Jesus gerade tut, ihn sehen kannst, die himmlische Welt sehen kannst. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Halleluja. Gott ist gut. Und jetzt wollen wir weiter Andreas hören, der uns das Wort gibt. Wuhu! Danke, Jesus. Ich hatte auch noch einen Eindruck, als sie Drea ihr Wort hatte. Und zwar habe ich eine Schreibmaschine auch gesehen, die von selber auch geschrieben hat, die einfach ganz automatisch lief. Und das war, genau, für dich jetzt, Pastor Georg, und das war alles in roter Tinte geschrieben. Und ich hatte so den Eindruck, das ist vom Herz Gottes einfach geschrieben, ja. Und das andere war, dass da ein Durchpauspapier dahinter war und noch ein weiteres Blatt und da war es blau geschrieben. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was heißt das mit der blauen Schrift? Und ich glaube, dass es sehr stark auch darauf ankommt, wie wir deine Bücher auch lesen, ja, vom Herz Gottes geschrieben oder halt als Buch oder so, ne? Nichts geht natürlich über die Bibel, aber ich glaube schon, das sind Inspirationen direkt vom Herz Gottes und dass Gott auch möchte, dass wir so auch aufnehmen und ehren und lesen. Ja, genau. Gott ist gut. Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Erkenntnisse, dass Gott einfach gut ist, ja. Dass Gott gut ist. Wenn du manchmal so eine Tierdoku unter Wasser gucke ich manchmal, das ist der Hammer, was für Farben, ja. Und ich denke immer, Gott, warum und wieso solche Farben? Das sieht ja in der Regel kein Mensch, ne? Also wenn man Taucher darunter kommt, so den Korallen oder den ganzen Fischen und wie die auch alle heißen, so bunt und durchsichtig zum Teil und kreativ ohne Ende, eine Vielfalt. Da denke ich mir, Gott ist so gut, ja. Es war gefallene Schöpfung, ja, das merkst du auch an manchen Sachen, aber es ist einfach gut geplant und gut gemacht und gut umgesetzt, einfach zur Freude und in einer Fülle seines Reichtums einfach hat er sich da offenbart, finde ich. In der Schöpfung hat er sich offenbart, ja, hat er sich offenbart und dann muss ich immer denken, Gott ist so gut, er ist so gut, er meint es so gut und wenn du sowas siehst, ja, auch dann musst du einfach wissen, dass Gott da ist und dass er es gut mit den Menschen meint und mit der ganzen Schöpfung meint und dass er uns will und für uns ist und uns liebt ohne Ende, ja. Ja, weil Gott gut ist, ja. Gott ist gut, ja. Er ist einfach gut. In den Gesprächen, in den Beratungen ist immer wieder das Thema, auch es geht um Heilung und alles Mögliche, aber immer wieder ist das Thema die Vaterbeziehung oder was manche Leute belastet. Und Gott ist, glaube ich, oder ich weiß es, er ist ein Familienperson oder Familiengott. Er will Familie haben, er will Beziehung haben, er will Beziehung zu uns haben und er will uns lieben. Ja, und ja, manchmal ist es halt so, wie gehe ich damit um, ja, oder wie bin ich selber geprägt, ja, durch meine Kinder, durch meinen Vater oder durch meine Eltern oder wie auch immer, ne? Und früher war ich auch, oder denke das auch heute noch manchmal, ja, wenn mein Vater vielleicht anders gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht auch anders oder so, ne? Aber Gott hat mich die letzten Tage darauf hingewiesen, es liegt auch manchmal oder auch in der Regel dran, wie ich als Kind zu meinem Vater stehe, ja, wie ich einfach als Kind zu meinem Vater stehe. Wenn ich das so sagen kann, bei meinem Vater war es so, ich habe dann immer gedacht, ne, wenn der nicht will, will ich schon lange nicht, ne? Dann will ich halt auch nicht, ne? Und meine Schwester, der hat sich teilweise zu meiner Schwester ähnlich verhalten, also die hat halt gesagt, ja, hier, ich bin deine Tochter, du musst mich jetzt gefälligst lieben, ich bin jetzt da, jetzt mach halt, ne? Jetzt bin ich da und jetzt will ich haben, ne? Und ich glaube, manchmal ist es bei uns auch so verschroben, also im Kopf, wie gehe ich mit unserem Vater um, man sieht das, oder mit Gott als Vater um, ne? Und man sieht das so im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch, ganz schön, ja, da gibt es zwei Söhne, der Jüngere und der Ältere, ja, der Jüngere will ausgezahlt werden, ihr kennt die Geschichte alle, und dann heißt es, er teilte ihnen das Erbe, ja, und ich habe mich immer so gefragt, was macht eigentlich der Ältere mit seinem Erbe, der hat gar nichts gemacht damit, gell, ja, und der regt sich ja nachher auf, als der Sohn dann zurückkommt und sagt, ja, für mich schlachtest du nichts, ja, und der kommt da und hat alles durchgebracht mit was er auch immer. Also es sind zwei unterschiedliche Umgangsarten auch mit dem Vater. Ja. Der eine hat alles auf eine Karte gesetzt, jetzt probiere ich mal das aus, ja, ich gehe in die Welt, das muss jetzt nicht gut sein, es war auch nicht gut in dem Fall. Aber er hat dann irgendwann gesagt, ja gut, ich kann auch wieder zurück zu meinem Vater, weil ich vertraue einfach auf seine Liebe. Und selbst wenn er mich als Tagelöhner einstellt, ja, ich stehe dann hier und mache irgendwas, Vater, ja, ich vertraue dir und gehe dann aus der Welt wieder raus, ja. Und der andere, der hat einfach nichts gemacht die ganze Zeit, ja, ich habe alle deine Gebote gehalten, sagt er, aber letztendlich was dabei rausgekommen, ja. Also, und ich habe immer wieder den Eindruck, dass Gott mir sagt, vertraue auf diese Beziehung, ja, vertraue auf diese Liebe. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, ja, teste das mal aus, probier das mal aus, diese Beziehung, geh mal da echt rein, ja. Nicht immer, ich habe jetzt einen Haufen Gebote und du sollst lieben und das ist alles gut und schön, das ist auch richtig und so, ne, aber wage mal was, tu mal was, ja. Setz irgend mal was auf diese Beziehung, steig mal aus dem Boot raus, ja. Wo ich das erstmal mitgekriegt habe, Johannesevangelium, wo der Schreiber schreibt da rein über sich selber, der Jünger, den Jesus liebte, ja. Ich fand das eine Frechheit, ja, einfach eine Frechheit, weil ich habe gedacht, was hat dieser Johannes überhaupt gemacht? Es war, glaube ich, einer der Donnersöhne, wenn ich da ganz richtig gewickelt bin. Aber der Petrus, das war doch der Mann des Glaubens, der ist aus dem Boot gestiegen, ja. Der hat gesagt, du bist der Christus, als Jesus gefragt hat, was denkt ihr, was ich bin? Ja, und der legt sich an seine Brust und sagt, der Jünger, den Jesus, schreibt das über sich, eine Unverschämtheit. Ja, wirklich, ich könnte mich jetzt noch drüber aufregen, ne? Aber ich glaube, das ist die Haltung, die einfach Gott möchte von uns, ja. Und viele sind einfach zu, und ich nehme mich da nicht aus, die sind einfach zu verhirnt, die Irina hat es vorhin gesagt, mit Gedanken und so weiter. Und oh, mache ich das jetzt richtig, mache ich jenes richtig, gehe ich da richtig lang, probier doch einfach mal aus, wie sehr Gott dich liebt, ja. Ich sage jetzt nicht, ich rufe jetzt nicht aus, gehe in die Sünde oder so, aber probier einfach mal die Wege aus, die Gott von dir will. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das richtig ist. Geh doch einfach mal. Will jetzt Gott das von mir oder will Gott jenes von mir, ja, geh doch einfach mal raus, ja. Und ich glaube, unsere Nation leidet einfach an Vaterschaft und wir haben das oft gehört, es gibt keine Vorbildväter oder so, aber ich glaube, es liegt auch teilweise an den Kindern, ja, wie gehen sie rein in diese Vaterschaft oder in die Kindschaft, ja. Du kannst es selber auch erleben, auch wenn du selber Vater bist, das ist ganz spannend, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich eins meiner Kinder mehr liebe, aber manche haben irgendwie schließen andere Räume in mir auf oder wie soll ich das sagen, ja, oder holen andere Sachen aus mir raus, ja. Ja, und da gibt es auch Nesthäkchen, ja, die machen sich einfach zum Nesthäkchen, ja. Will da jetzt keiner angucken, ne? Guck mal auf die Seite hier. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir wirklich unverschämte Nesthäkchen sind, dass wir wirklich diese Mentalität haben und sagen, hey, wenn mir irgendwas stinkt oder irgendwas nicht klappt, ich setze mich auf seinen Schoß und ich gehe nicht eher, bis ich hier eine Lösung habe. Das ist mein Vater, ich vertraue auf diese Beziehung. Weißt du, andere Kulturen haben ganz andere Familienverbände. Da sind die Eltern, die Kinder ewig lang im Haus und die hausen alle zusammen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, mir gefällt es auch nicht, aber... Aber ein Stück weit ist es ja, weil bei Gott, ich glaube, Gott will das wirklich. Der will, ja, unsere Jugendlichen, die sagen, ja, mit 18, oh, 18 ist der größte Geburtstag, weil da kann ich endlich alles selber entscheiden. Da kann mir keiner mehr reinschwätzen und das ist super und das ist schön, das ist klasse. Ja, aber Gott sollte irgendwie noch dabei sein, ja? Ja, Gott sollte in deinem Leben dabei sein. Er will nicht, er lässt das zu, er hat ja hier den jüngeren Sohn hat er auch gehen lassen, ja? Aber die Freude, als er dann wiederkam, ja, was soll ich denn sagen, wir müssen doch feiern, dein Bruder ist zurückgekommen, er war verloren und ist zurückgekommen. Das heißt ja nicht, dass wenn du 18 bist und in die Welt gehst, verloren gehst, aber Gott will einfach eine Gemeinschaft mit dir haben. Er will einfach eine Vaterbeziehung und ich glaube, sich ein Stück weit auch an den Kindern. Bin ich schon durch, das ging aber schnell. Ich habe da noch gar nicht so viel gesagt. Er will einfach diese Papa-Beziehung haben, ja. Er will einfach... Er will einfach dein Papa sein. Ja, weißt du, du kannst ja Abba sagen, das sagen die Juden, aber wenn du Papa zu deinem Vater sagst, das ist nochmal eine andere Beziehung. Ja, wenn du Papa sagst, hey, Papa, ich bin heute da, wie geht's dir überhaupt? Ja, und das ist mir heute über die Leber gelaufen und das möchte ich jetzt haben oder lass uns Zeit miteinander verbringen. Weißt du, er ist ein Gemeinschaftsgott und er will Beziehung mit uns haben und das geht über alles andere. Ja, er will Beziehung haben und das ist das, was dir gut tut, weil du willst es eigentlich auch wenn du mit 18 warst und im Haus gehst, eigentlich willst du Beziehung haben, selbst mit deinem Vater, der vielleicht nicht so geschickt war mit deinem menschlichen Vater. Amen. Amen. Also Andreas, du bist der Lieblingsjünger Jesu. Ah, ja, weißt du, ich glaube, Gott zeigt uns immer mehr, wie gut er ist. Ja, ich habe auch schon seit 2 Wochen jubelt's in mir einfach und ich kann nur sagen, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Weißt du, das jubelt so, das ist so, ah, das gibt so Sicherheit, das gibt so Gewissheit. Gott ist gut, er ist für dich, weißt du, er ist dein Papa. Und ohne Gott ist alles nix. Ohne seine Liebe ist alles nix. Und, weißt du, mir wird immer deutlicher bewusst, wie abhängig ich von ihm bin. Wie abhängig ich vom Heiligen Geist bin. Und glaub mir, das ist für die Seele nicht immer so angenehm. Und da gehst du durch Sachen durch. Weil die Seele, die ist ja gewöhnt, von früher ihr eigener Herr zu sein und immer alles so zu bestimmen, wie sie will. Und es ist auch nicht immer einfach. Das sind dann immer diese Kämpfe, dieser Ellenbogen. Ne? Aber weißt du, geh durch was durch. Wag's, auf dem Wasser zu gehen. Ich habe vorher beim Lobpreis ein Bild gesehen, wie ich plötzlich mitten auf dem Meer stand. Da war nur Meer, kein Land in Sicht und nichts. Und ich dachte, oh, jetzt stehe ich der Mutterseele allein im Meer. Aber weißt du was? Jesus war bei mir. Er hat mich in seiner Hand gehalten. Und ich sag dir, der Weg ist gebahnt. Der Weg auf dem Wasser ist gebahnt. Du darfst aufs Wasser gehen. Du darfst vertrauen und du darfst dich fallen lassen. Weil Gott einfach gut ist. Weil er dein Papa ist, der dich liebt. Und weil er aus dem Andreas, sorry Andreas, auch noch andere Lieblingsjünger hat. Nämlich dich und mich. Weißt du, und je mehr wir ihm vertrauen, je mehr wir vom Wasser gehen, loslassen von uns, umso einfacher wird unser Leben. Umso leichter wird's, umso heiterer wird's. Umso weniger müssen wir selber kämpfen, müssen wir selber die Dinge aus uns vollbringen. Und es ist wirklich, weißt du, es ist wie so ein Tanz. Du tanzt durch die Umstände. Jesus hält dich an der Hand. Du gehst auf dem Wasser, du hüpfst über Wellen. Weißt du? Es ist ein Tanz, ja. Dein Leben ist nicht schwer, es ist nicht voller Steine, sondern es ist ein Tanz. Du tanzt mit Jesus. Du läufst, also tanzt mit Jesus den Lauf deines Lebens. Und du ermattest nicht, du ermüdest nicht, du verbitterst nicht, sondern im Gegenteil. Du wirst immer offener, immer freier. Du liebst immer mehr. Du gibst immer mehr und du erkennst immer mehr, dass ohne Gott alles nichts ist. Du kannst das schönste Haus haben, der gepflegteste Garten mit englischem Rasen, 2 Millimeter hoch, ohne jedes Unkraut. Die dickste Yacht, das schönste Auto in Gold. Die schönsten Häuser in Saint-Tropez und was weiß ich wo noch. Aber weißt du, es nützt dir alles nichts. Ohne Gott ist alles leer und schal. Und Gott hat das, was früher leer in uns war, hat er ausgefüllt. Weil Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit unserem Vater. Der Mensch war getrennt von Gott. Er konnte keine Gemeinschaft haben mit dem Papa, mit dem Vater. Und Jesus hat es uns ermöglicht. Er hat uns auf der Erde gezeigt, wie gut Gott ist. Und er hat uns auch gezeigt, ja, er ist ans Kreuz gegangen, damit wir zu Gott wieder sagen dürfen, Abba, Papa. Und wenn du zu jemandem Papa sagst, das ist ja was ganz anderes, wie wenn du sagst, Herr Vater. Ja, der Papa ist der Papa. Ja, das nimmt nichts an seiner Ehre, das nimmt nichts an seiner Größe, an seiner Allmacht, an seiner Weisheit. Weißt du, er ist der größte Gott, der mächtigste. Ihm gehört alles und du gehörst ihm. Aber er ist auch dein Papa. Und er will dich lieben. Weißt du, er treibt dich nicht an irgendeine Leistung zu bringen oder zu beweisen, wie gut du bist, dass du seine Liebe verdient hast. Sondern er ist dein Papa. Abba, Papa. Und er hat seine Arme offen für dich in jeder Situation. Du kannst immer zu ihm kommen. Du kannst dich mit ihm freuen. Er will sich mit dir freuen. Du kannst auch weinen. Dann tröstet er dich. Vielleicht motzt man manchmal auch ein bisschen, habe ich auch schon gemacht. Aber weißt du, er ist dein Papa. Er versteht dich, er weiß es. Und dann ist es wieder gut. Und so ein Papa hast du gekriegt. Abba, Papa darfst du sagen. Und ich kann dich nur ermutigen. Lass alles los. Lass alles hinter dir. Egal, was dich belasten will. Egal, was gerade los ist in deinem Alltag. Egal, was los ist in deinem Beruf. Geh durch. Schau auf dein Papa. Sag, Papa, hilf mir da. Danke, Papa, dass du das und das gemacht hast. Papa, ich vertraue dir. Weißt du, wir leben nicht mehr im Sichtbaren, sondern wir schauen auf ihn. Wir schauen auf ihn und er macht's. Er liebt dich. Er liebt dich. Er ist dein Vater. Mir betet ja, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und er will von ganzem Herzen, dass sein Wille, der Wille des Papas in deinem Leben geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Lass los, lass los, lass alles Alte hinter dir. Lass auch das Bild hinter dir, wie dein Papa war, ob er gut war, ob er nicht so gut war. Lass es los. Sag danke, Herr, für all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Du kannst immer die Erfahrung, durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, anderen Hilfestellung sein, aber werd nie bitter. Sag nie, wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich das oder das und dann wäre mein Leben viel besser geworden. Sondern du stehst da, wo du jetzt stehst und du gehst mit Gott weiter. Frei von Altem, voller Freude, voller Liebe, ausgerichtet auf deinen Gott und voller Dankbarkeit, dass du einen Abba, Papa hast. Der macht dich glücklich. Weißt du, nichts kann dich so glücklich machen wie dein Abba, Papa. Er ist für dich jeden Tag, jede Stunde, in jeder Sekunde. Er ist für dich da, weil er wollte Kinder haben. Und deswegen ging Jesus ans Kreuz, damit du mit aufgedecktem Angesicht vor deinem Abba, Papa stehen kannst. Ist das nicht gut? Ja. Wow, danke. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Papa. Wir lieben dich. Du bist einfach ein riesengroßer Schatz. Amen. Halleluja. Yes, Gott ist gut. Halleluja. Ach, es ist so schön, dass wir wachsen können, ja. Der eine sät, der andere begießt. So, Gott aber gibt Wachstum. Sondern das heißt, wir sind hier und wir kriegen Wachstum einfach von ihm. Halleluja. Ich werde eine Geschichte erzählen vom kleinen Timmy. Der kleine Timmy war auf dem Schulhof und da ging es richtig rau zu. Ja. Da musste er sich immer mit den Ellbogen musste er sich durchkämpfen. Auch für sein Pausenbrot. War er nicht stark genug, gab es kein Pausenbrot. Ja, es war richtig heftig dort. So. Oft wurde er verprügelt. War nicht leicht für den kleinen Timmy. Und direkt nebendran, auf der anderen Seite vom Schulhof, war der gute Schulhofleiter. Und eines Tages kommt er einfach und wählt den kleinen Timmy auf, dass er rüberkommen darf. Und der kleine Timmy denkt sich, yeah, super. Und dann wird ihm erklärt, so, womit er spielen möchte. Das kann er einfach davor hingehen, sich überlegen, was er gerne machen möchte. Und dann sagt er das und dann bekommt er das. Und dann denkt er sich, das ist was ganz Neues. Das finde ich klasse. So was Gutes habe ich noch nie erlebt. Und dann läuft er. Ist relativ nah am Rand vom anderen Schulhof und die Kinder vom anderen Schulhof kommen aber nicht rüber. Und er läuft und dann kommt auf einmal so ein Seil. Und da steht Timmys Pausenbrot. Und denkt sich, das ist mein Pausenbrot. Also rennt er hin und schnappt sich dieses Seil. Auf einmal wird er langsam rübergezogen. Und denkt sich, nein, das darf nicht passieren. Und fängt an zu ziehen und denkt sich, ich will ein Pausenbrot. Ich will das nicht wieder durchleben. Ich mag das nicht, wie hungrig ich damals war. Und er zieht daran und er strengt sich an. Und er verpasst leider die ganze Zeit, wo sich etwas zum Spiel hätte aussuchen können. Und zieht und zieht und zieht. Und am Ende war da gar nichts. Aber er denkt sich, ja, aber ich lasse mir sonst nicht gefallen. Nein, nein, nicht mit mir. Und manchmal kommen Seile und da stehen Sachen dran, das interessiert den Timmy nicht. Aber manchmal kommen wieder Sachen, Timmy Spielsachen. Und ich denke, nein, das sind meine Spielsachen. Ich hatte ja jetzt letzte Pause keine Spielsachen. Die müssen da dran sein an diesem Seil. Also Timmy springt los, schnappt sich dieses Seil und versucht zu ziehen und zu ziehen. Aber diesmal ist Timmy nicht stark genug, wird rübergezogen auf die andere Seite des Schulhofes und wird wieder verprügelt. Kommt wieder zurück und denkt sich, Mann, warum ist mir das schon wieder passiert? Der gute Schulhofleiter, alle haben gesagt, bei ihm läuft es anders. Aber jetzt erlebe ich genau dasselbe wie davor. Wie kann das nur sein? Und Timmy findet dort einen Freund, der schon ein bisschen länger da ist. Und er ist dann so freundlich und erklärt ihm, naja, weißt du, diese Seile, die darüber geworfen werden, die haben nichts mit dem zu tun, was du hier bekommst oder nicht bekommst. Die Sachen, die du bekommst, ist so, wie der gute Schulhofleiter es dir erklärt hat. Geh zu dem Schuppen da, dann überlegst du, womit du spielen möchtest, und dann bekommst du das. Und da kriegst du auch dein Essen und alles bekommst du her. Du musst nicht dort dieses Tauziehen mit diesen anderen Schülern machen. Das ist unnötig. Es hat nichts mit dem zu tun, was du hier empfangen wirst. Das, was da draufsteht, dass du das daher bekommst, das ist eine Lüge. Timmy war glücklich. Juhu. Halleluja. Ich möchte einen Bibelvers mit uns lesen. Und möchte, dass wir so den Fokus draufsetzen können, was Geniales der Herr für uns vorbereitet hat. Und da steht im 1. Timotheus Kapitel 4, und ich lese ab Vers 14. Und da sagt es: Vernachlässige nicht die Gnadengaben in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. 15. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und hier ist was total Interessantes. Weil Gott sagt zu ihm: Bedenke. Und im Griechen steht da meletau. Und das ist ein wirklich meditatives Nachsinnen. Ja, wirklich ein starkes darüber nachdenken. Und es ist witzig, dass manchmal versucht der Feind durch Sorgen uns in einen Bereich hineinzuziehen, wie den kleinen Timmy, der überhaupt nichts damit zu tun hat, ob wir da heraus empfangen oder nicht. Sogar wir empfangen dadurch, dass Gott etwas gesagt hat und wir das bedenken, wir darüber nachsinnen, uns es bewusst machen. Und ich möchte uns dazu motivieren, dass wir mal anfangen, uns bewusst zu machen, was Gott bereits in unser Leben hineingesprochen hat. Vielleicht hast du Prophetien bekommen in dein Leben hinein. Vielleicht hast du eine Predigt gehört und hast so ein inneres Zeugnis auf einmal gehabt und hast gemerkt, so, oh ja, das ist für mich. Vielleicht hast du eine Bibel gelesen und hattest da dieses innere Zeugnis. Sachen, die Gott persönlich in dein Leben hineingesprochen hat. Und anfangen, die zu bedenken. Anfangen da wirklich darüber nachzumeditieren, darüber nachzusinnen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, dass wir uns mal bewusst machen am Tag, lebe ich in meinen Gedanken, was das dominiert, als eine Reaktion auf das, was der Feind macht, oder auf eine Reaktion auf das, was mein König macht, der über allem ist und der durchaus wusste, was der Feind geplant hat, aber trotzdem gesagt hat, was er gesagt hat, in das Leben von jedem Einzelnen von uns. Und dazu möchte ich uns einfach motivieren, dass wir anfangen, uns wie vorzubereiten auf das, womit wir gerne spielen möchten. Ja, das, was er uns gesagt hat. Dass wir uns anfangen vorzubereiten, indem wir darüber nachsinnen. Indem wir anfangen, darüber zu meditieren, uns Gedanken zu machen. Was ist es? Sind da vielleicht Sachen, die mir vielleicht sogar schon in Vergessenheit geraten sind, die Gott zu mir gesprochen hat? Wo ich das wieder herholen darf als Wahrheit und als Kraft in mein Leben. Weil wenn Gott es gesagt hat, dann ist ja das Gute für mich, dass es egal ist, ob ich es machen kann oder nicht. Weil Gott kann es ja. Und es ist ja genauso, wie wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, im Sommer bauen wir ein Baumhaus. Da muss sich das Kind nicht denken, oh nein, ich bin erst 5, ich habe keine Schreinerausbildung, das klappt niemals. Sondern es ist das, die Macht des Vaters, worauf das Kind vertraut, dass es zustande kommt. Und genauso ist es mit den Worten, mit den Sachen, wo wir ein Zeugnis haben, über die wir anfangen, wieder darüber nachzusinnen. Es ist die Kraft des Vaters, warum es zustande kommt. Und darauf können wir vertrauen, darauf können wir bauen, darauf können wir gehen. Das ist es auch, warum Petrus über Wasser gehen konnte. Ja, es war diese Kraft Gottes. Ja, und dann auf einmal läuft er auf einmal auf Kommen und der kommt. Kein Problem. Ja, und genau das können wir machen. Egal was es ist, egal was wir bekommen haben, egal wo wir ein Zeugnis uns mittragen, das ist wirklich, wenn wir anfangen darüber nachzusinnen, das ist das, wie er sagt, so, damit unsere Fortschritte allen wirklich offenbar werden. Dadurch wird das, was Gott gesagt hat, sein Wort, Jesus Christus selbst, offenbar in unserem Leben. Amen. Halleluja. Ich sag auch nochmal, Gott ist gut. Amen. Und mir kam vor, so dass mir kam es so, als ob Gott so im alten Bund, als ob Gott wirklich drauf gewartet hat, sich wirklich endlich mal als Vater zu offenbaren. Amen. Wir haben ihn gesehen im alten Bund. So, jetzt. Oh ja. Wir haben ihn gesehen im alten Bund und er hat starke Zeichen und Wunder getan mit dem Volk Israel und so und was Gott alles gemacht hat. Aber ich glaube, sein Herz hat wirklich gebrannt. Er hat darauf gewartet, sich endlich als Vater zu offenbaren, endlich Jesus zu schicken. Weißt du, Adam und Eva haben das verbockt im Paradies und ich finde es so krass, dass nach dem Sündenfall im gleichen Kapitel hat Gott schon die Lösung parat und sagt zur Schlange, dass der Nachkommen des Menschen wird die Schlange den Kopf zertreten. Amen. Er hat gleich gewusst, was er vorhat. Er hat gleich gewusst, wie er das wieder gerade biegt praktisch. Und er hat nur so darauf gewartet, seinen Sohn Jesus zu senden, um uns zu offenbaren, dass Gott ist unser liebender Vater. Halleluja. Gott ist so gut. Und er ist für uns. Und auch bei Adam und Eva sieht man, dass das Ziel des Teufels war, immer ein schlechtes und falsches Bild von Gott darzustellen. Und ich habe das letztens irgendwo gelesen, dass warum Gott zum Volk Israel gesagt hat, dass sie sich kein Bild von Gott machen sollen. Sie sollen sich kein Bild machen, steht ja auch unter den 10 Geboten. Macht ihr kein Bild, keine anderen Götter neben mir und sowas. Und ich glaube, dass er einfach darauf gewartet hat, Jesus zu bringen und sagen, das hier, so bin ich. Weil Jesus sagt, so wie ich bin, so ist der Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Amen. Also Gott hat sich da so richtig offenbart, wie er wirklich ist. Ich meine, natürlich sehen wir auch im Alten Bund, dass Gott gut ist und dass er powerful ist und sowas. Aber in Jesus hatte wirklich gezeigt, wie er tickt, wie sein Herz ist. Amen. Er hat gezeigt, wie er mit Sündern umgegangen ist. Er hat gezeigt, wie er mit Kranken umgegangen ist. Und er hat gezeigt, dass er für uns ist und nicht gegen uns. Amen. Er hat gezeigt, dass er uns liebt und dass wir aus dieser Liebe heraus, aus der Beziehung heraus, dass wir von ihm schöpfen können und dass wir durch ihn letztendlich leben können. Amen. Halleluja. Und ich finde es immer wieder so stark, wenn man sich bewusst macht, dass Gott ist einfach für dich. Er ist einfach immer für dich. In Römer 8, 31 heißt es, oder 32, wer der nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat und ihn für uns alle hingegeben hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Er hat sein Bestes gegeben. Er hat uns alles gegeben. Alles andere fällt darunter. Alles andere, was dir so im täglichen Leben begegnet, was auch immer du brauchst, was auch immer entgegenkommt, fällt darunter. Es fällt darunter. Er hat uns Jesus Christus gegeben. Er hat uns seinen Namen gegeben. Er hat uns seine Power gegeben. Und er hat gute Sachen mit uns vor. Halleluja. In Jeremia heißt es, dass ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Nicht des Leidens, nicht des Unheils. Gute Gedanken, um dir eine Zukunft zu geben, um dir Hoffnung zu geben. Und der Teufel macht Überstunden, um den Menschen beizubringen, dass Gott es vielleicht doch nicht so gut meint. Dass Gott es diesmal hast es dir schon so verdient oder so. Nein, das ist das falsche Bild. Das ist das falsche Bild. Und so funktioniert auch nur der religiöse Geist, indem er ein falsches Bild schafft von Gott, indem er dir beibringen will, dass du vielleicht noch das tun solltest und hier tun solltest und du, hier bist du nicht genug. Nein, Gott hat sich offenbart, Gott hat seine Liebe offenbart als Stärkstes, indem Jesus für uns gestorben ist. Es heißt sogar, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Halleluja. Gott ist so gut und ja, wir dürfen das echt nicht, wenn Angriff oder sowas kommt, wenn dir solche Lügen kommen, dann wissen wir, dann können wir darauf vertrauen, dass er uns liebt und dass er für uns ist. Amen. Und nicht gegen uns. In Jesaja 54, Vers 15 heißt es, siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Amen. Da mag sich irgendetwas zusammenrotten, da will irgendjemand gegen dich kommen, aber es geht nie von Gott aus. Es geht nicht von Gott aus. Wir können uns auf seine Liebe stützen. Wir können uns darauf stützen, dass er immer für uns ist und nicht gegen uns ist. Amen. Halleluja. Und dann heißt es, wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Halleluja. Weil der Größere in dir ist, weil er mit uns ist. Amen. Und er redet hier nicht über deinen Nachbarn oder über deinen Ehepartner oder sowas, dass sie an dir zu Fall kommen oder so. Das wissen wir. Amen. Halleluja. Aber er sagt, wer sich aber gegen dich zusammenrotten will, der Verkläger der Brüder, er wird an dir zu Fall kommen, weil der Größere in dir lebt, weil du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Und Gott deinen Vater nennen kannst. Ist das nicht stark? Das ist powerful. Halleluja. Ich habe das mal so stark erlebt. Meine Eltern hatten so einen Obdachlosen aufgenommen und der war also voll der Trinker und Raucher, aber so ein richtiges Paket und so. Voll dämonisiert. Du brauchst es nur irgendwie was über Gott anfangen oder so. Hat er gleich manifestiert und die Zähne geknirscht und so Sachen. Und der hat da über einen längeren Zeitraum gelebt und so. Und dann wollte der mich mal so rauslocken. Ich war da gerade bei meinen Eltern. Und ich stand halt so in der Haustür, weil er war gerade am Rauchen und so. Und dann sagte er, jetzt komm doch mal raus, mach die Tür zu. Sag ich, nein, wir können doch so schwätzen und so. Und dann sagt er, jetzt komm raus, klären wir es mal, wie es richtige Männer machen. Und dann sage ich ihm, da brauche ich nicht mehr rauszugehen, der Größere lebt in mir. Und dann sagt er, ach ihr mit eurem, den kannte er schon. Er hat schon Erfahrung gemacht mit dem Größeren in mir. Er hat schon Erfahrung gemacht, was es heißt, nicht im menschlichen, im fleischlichen unterwegs zu sein, sondern einfach auf einem höheren Level zu sein. Amen. Jesus sagt, ihr seid zwar in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Wir agieren in einem ganz anderen Machtbereich. Wir sind wo ganz anders unterwegs. Halleluja. Da hilft dir selbst das größte Muskelpaket nichts. Amen. Ich meine, was soll ich machen? Ich war ein Kopf kürzer noch als der. Halleluja. Aber es ist so real. Es ist so real. Der Größere ist in uns. Eine andere Begebenheit, auch mit diesem Typ, da saß ich mit ihm auf dem Sofa. Und dann wollte er irgendwie doch, dass ich für ihn bete oder sowas und kaum habe ich die Hand auf seine Schulter gelegt, hat er angefangen zu manifestieren und voll so meinen Arm gepackt. Und in dem Moment wusste ich auch nicht mehr, was machen, außer lass los im Namen Jesus. Und dann hat er losgelassen und es funktioniert doch. Halleluja. Es funktioniert doch ganz einfach, weil größer und stärker ist der, der in uns lebt. Halleluja. Und er ist für uns. Und da kann kein Teufel und da kann keiner, der irgendetwas gegen uns fordert, da kann keiner was ausrichten. Amen. Sie werden an dir zu Fall kommen, heißt es hier in Jesaja 54. Die sich gegen dich zusammenrotten, sie werden an dir zu Fall kommen. Halleluja. Gott ist so gut. Ist das nicht stark? Halleluja. Und bei Gott geht es immer aufwärts, immer stärker, immer besser. Du bist in einem anderen Reich unterwegs. Halleluja. Ihr seid nicht von dieser Welt, sagt er. Wir sind nicht von dieser Welt. Weißt du, in der Welt, im Bereich von Kraft oder so, habe ich es ja gerade gezeigt, aber auch in Zeitrechnung oder was auch immer. Die Welt rechnet in deinen 30ern ist das Brustkrebsrisiko so und in den 50ern so oder so. Das ist doch keine Zeitrechnung. Die Zeitrechnung geht so, dass jetzt ist die Herrlichkeit so und in deinen 50ern ist sie noch viel größer. Amen. Du bist nicht von dieser Welt, sondern, Halleluja, von einer anderen Welt, von einem anderen Planeten, vom Himmel. Halleluja. Vom Himmel kommen wir her. Halleluja. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, was das Wort Gottes schon gesagt hat, er hat nämlich schon gesagt, dass ihr seid mitversetzt. Ihr seid an himmlische Orte. Ihr seid nicht von dieser Welt. Halleluja. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, was er starke Verheißung für uns hat, was das Wort Gottes uns zeigt, wer wir sind. Das Wort hat uns gezeigt, wer der Vater ist. Er hat uns gezeigt, wer der Sohn ist. Halleluja. Er hat uns gezeigt, dass Gott der Vater ist und dass ich ein Sohn bin, dass du ein Sohn bist. Halleluja. Halleluja. Und wer dich sieht, der sieht den Vater. Amen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In all seiner Herrlichkeit, in Power, in Macht. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So stark. Halleluja. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Merkst du, wie entwaffnend es ist, wenn wir unseren Gott kennen? Dann kann uns keiner mehr irgendwie dumm kommen. Dann kann uns keiner mehr Seile werfen oder irgendwelche Lügen erzählen, sondern dann wissen wir, wer Gott ist. Und dann kommt auch keiner mehr an uns ran, auch wenn er größer ist. Weil wenn wir unseren Gott kennen, dann wissen wir, wir können uns in jeder Situation auf ihn verlassen. Er ist einfach dieser Fels, auf dem wir stehen, und das ist entwaffnend. Und ja, unser Gott hat ein großes Herz, er ist so gut und er will so viele Menschen mitnehmen. Und ich glaube, deswegen ist es echt wichtig, dass wir die Werbeglocke für Gott anschlagen und wirklich zeigen und davon sprechen, wie gut unser Gott ist. Weil es wurde ja eben viel gefälscht und viel anderes erzählt, weil wo das Original ist, da gibt es oft Fälschungen, stehen immer Fälschungen auf, die es irgendwie nachmachen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir echt unseren Gott als den vorstellen, wer er ist, nämlich dass er gut ist, weil das Leben ist so, wie es Leben halt so ist, und da passieren Sachen, die für manche Leute Bitterkeit auslösen oder die schlecht sind von außen betrachtet, aber Gott hat ihn nicht verursacht. Gott ist ein guter Gott und er will jedem, egal in welcher Situation, helfen. Und er hat es uns bewiesen am Kreuz. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich stehen in dem Wissen, Gott ist gut. Und er hat ein großes Herz und er will alle mitnehmen. Und ich hatte vorher so ein Bild, wie die Sonne aufgeht über so einem Erntefeld. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich eine Vision geben will für die Ernte. Und dass er uns auch zeigen will, hey, wir leben in der Ernte. Zeit. Und Erntezeit ist nicht das ganze Jahr. Im Himmel schon, aber hier auf der Erde nicht. Traditionellerweise, ich kenne mich nicht so gut aus, aber im Normalfall ist es im Spätsommer und im Herbst. Mittlerweile gibt es, glaube ich, öfter, je nachdem, was man anpflanzt. Aber es ist immer eine bestimmte Zeit. Erst wird was ausgesät und Jesus ist am Kreuz gestorben. Er war das Samenkorn, das gestorben ist, das Weizenkorn, das gestorben ist. Und dann sind viele aus ihm hervorgekommen. Du und ich sind schon Saat, die aufgegangen ist. Aber jetzt ist nochmal wie eine besondere Erntezeit. Also es ist eine spezielle Saison. Ne? Eben, man kann nicht das ganze Jahr über ernten. Und ich glaube, dass Gott uns einfach darauf aufmerksam machen will, Achtung, es ist Erntezeit. Pack deinen Mähdrescher aus und fang an, wirklich das, was da ist, abzuernten. Weil wenn die Ernte auf dem Feld steht und niemand erntet die ab, dann wird die kaputt. Also wenn da einfach Herzen sind, und ich glaube, es sind gerade viele Herzen, die sich ausstrecken, wo die Ernte echt reif ist, dann lass uns hingehen und wirklich die Ernte einfahren. Nicht, dass die Leute Hoffnung haben oder nach Hoffnung schauen und niemand kommt. Also es ist echt wichtig, dass wir als Erntehelfer echt ausgehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass man Erntehelfer auch noch dazu holt oft, weil man als Bauer das alleine gar nicht schafft. Da muss man sagen, Leute, ich brauche Erntehelfer, egal wo sie herkommen. Ich brauche Erntehelfer. Ne? Und lasst uns diese Erntehelfer selber sein und lasst uns im Gebet noch mehr Erntehelfer dazu holen, weil es wichtig ist, auch dieses Auge zu entwickeln, wo ist die Ernte reif? Ich meine, Jesus hat schon gesagt, die Felder sind weiß zur Ernte, wie viel mehr jetzt? Aber ich glaube, es ist wirklich wie wenn Gott sagt, Achtung, Erntezeit, lasst uns wirklich aufmerksam sein auf die Herzen, auf die Leute um uns herum, vielleicht auch, wo wir lange schon gebetet haben und es gar nicht erwartet haben, aber wo jetzt echt Erntezeit ist. Lasst uns wirklich Augen entwickeln, Augen des Herzens, gucken, wo sind Leute offen, wo kann ich das Evangelium bringen, wo kann ich ganz entwaffnen von diesem Gott reden, weil Ja, ich habe es glaube schon mal erzählt. Ich hatte letztens mal ein Bild und da ist Jesus mit mir durch die Straßen gegangen von Jerusalem und Straßen waren golden und alles war toll, aber Jesus hatte da überhaupt kein Auge dafür. Der hat immer nur geredet von den Menschen, wie sehr er die Menschen liebt. Er hat immer nur davon geredet und von seinem Auftrag und mit so einer glühenden Liebe. Also er steht im Himmel und noch ist es möglich, weil der Himmel ist noch nicht geschlossen, ist noch nicht abgeerntet. Er steht im Himmel und redet die ganze Zeit von diesem Werk und wie sehr er die Menschen liebt. Und ich glaube, es ist echt wichtig, wenn das sein Herz ist, dass wir uns genauso damit ausstrecken und einsammeln, was geht, bevor es zu spät ist, ne? Bevor endgültig geschlossen wird. Deswegen spricht Jesus jetzt von diesem Auftrag. Deswegen ist er auf die Welt gekommen, nur aus diesem einen Grund, um möglichst viele mit wieder reinzuholen in sein Herz. Also lass uns nicht vergessen, dass wir echt in einer speziellen Zeit sind, wo wirklich Erntezeit ist. Amen. Glory. Halleluja. Sagt es irgendjemand in deiner Nähe, du lebst wirklich in einer ganz speziellen Zeit. Zieh mal an deiner Maske. Das ist eine spezielle Zeit. Eine ganz spezielle Zeit. Halleluja. Ich fand es an Fasching dieses Jahr, fand ich das so passend. Dachte, ja, wir sind alle schon richtig für Fasching bekleidet. Also die anderen haben ihre roten Nasen und wir machen einfach so. Halleluja. So, einfach eine spezielle Zeit. Amen. Halleluja. Ja, die Ernte ist reif. Preis den Herrn. Und du hast heute Abend von 5 Predigern, hast du 5-mal den Satz gehört, Gott ist gut. Stimmt's? Ich habe mitgezählt. Gott ist gut. Sag's nochmal. Gott ist gut. Sag's mal zu irgendjemand in deiner Nähe. Gott ist gut. Halleluja. Weißt du, am Sonntag habe ich schon kurz Paulus zitiert in Römer 10, Vers 8, da heißt es, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Was ist das Wort des Glaubens, das wir predigen? Das Wort des Glaubens, das wir predigen, ist, dass Gott gut ist. Ja? Und nicht nur, dass er gut ist, sondern dass er so unendlich gut ist, dass es all unsere Vorstellung übersteigt. Ja? Gott ist so gut, dass Jesus den Raum der Herrlichkeit verlassen hat, hier auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, sich der Herrlichkeit entäußert hat, damit wir jetzt in der Herrlichkeit leben können. So gut ist Gott, damit wir Menschensöhne zu Gottes Söhnen werden innerhalb der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Alles ist bereit, alles ist vollbracht. Alles ist schon da. Du musst nur zugreifen. Das ist gehört. Du darfst dich nur nicht verführen lassen, an dem falschen Seil zu ziehen. Wo du dann doch wieder schaffen musst und tun musst und wieder nach irgendwas hinterher jagst, was dir eigentlich schon in viel besserer Form schon längst gehört. Amen. Weil Gott ist gut. Er ist so gut, dass er tatsächlich dieses Erlösungswerk uns gegeben hat, durch das wir jetzt in dieser Herrlichkeit leben. Ja. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis des Erlösungswerks, in 1. Korinther 2, Vers 7, da spricht er ja davon, er sagt, dieses Erlösungswerk, diese gute Nachricht, ja, ich meine, Evangelium heißt ja gute Nachricht, ja. Also diese gute Nachricht, sagt er, die sprechen wir. Er sagt, wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern mit einem einzigen Ziel, nämlich zu unserer Herrlichkeit. Das heißt, in dieser Zeit, weißt du, in dem, was Gott tut, gibt es letztendlich zwei Dinge, auf denen alles ruht, was Gott in dieser Zeit tut. Auf denen diese ganze Bewegung, die Gott jetzt in dieser Zeit weltweit orchestriert, auf dem alles ruht. Das erste ist dieses Wort des Glaubens, dieses volle Evangelium, dieses Wort von dem Sohn Gottes, der Menschensohn wurde, außerhalb der Herrlichkeit Gottes, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit Gottes, zu Gottes Söhnen würden, innerhalb der Herrlichkeit Gottes. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und dieses Wort des Glaubens wiederum bringt hervor, dass wir verherrlicht werden. Bringt unsere Herrlichkeit hervor, bringt unsere Verherrlichung hervor. Dieses Wort des Glaubens bringt diesen Lebensstil in und aus der Herrlichkeit Gottes hervor. Das heißt, dieses Wort des Glaubens bringt die Manifestation der Herrlichkeit Gottes in deinem und in meinem Leben hervor. Weißt du, dir wird den ganzen Abend gepredigt, Gott ist gut, mit einem Ziel. Nicht nur, damit du hinterher nach Hause gehst und sagst, oh, Gott ist gut, Halleluja, tralala. Sondern er bringt dir dieses Wort Gottes gut zu deiner Herrlichkeit, damit du tatsächlich die ganze Herrlichkeit des Himmels, die ganze Herrlichkeit des Vaters, die ganze Herrlichkeit deines wunderbaren Papas für dich ergreifst und sagst, das gehört mir. Da bin ich zu Hause. Mit nichts weniger gebe ich mich zufrieden und ich muss es auch unter nichts weniger machen. Also manchmal schrauben Christen so ihre Erwartungen runter und sie sagen, ja, man muss auch noch auf dem Teppich der Realität bleiben. Ja, und es passiert ja nicht immer so, wie man sich vorstellt und so weiter. Weißt du, und ich verstehe das, was sie sagen. Natürlich gibt es hier in dieser Welt noch Dinge und es gibt auch noch einen Teufel. Und ja, und tatsächlich, es gibt manchmal Hindernisse und es gibt Kämpfe und was weiß ich was alles. Es gibt alles. Aber weißt du, der Endeffekt, Der guten Nachricht ist der, alles endet für dich immer in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und du kannst tatsächlich nicht zu viel erwarten von Gott. Sondern dein einziges Problem, dein Leben lang wird sein, zu wenig zu erwarten von Gott. Das kannst du schon mal klar machen. Dein einziges Problem wird sein, dass du die Möglichkeiten, die du in Gott hast, unterschätzt. Aber ich habe noch keinen Christen getroffen, der wirklich die Möglichkeiten, die er in Gott hat, überschätzt hat. Noch nie. Amen. Ist nicht dein Problem, deine Möglichkeiten zu überschätzen. Sondern wenn es ein Problem gibt, dann, dass wir sie unterschätzen. Weil das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen zu unserer Herrlichkeit. Wir predigen es, damit die Söhne und die Töchter sich bewusst werden, was sie haben in Christus, was ihnen gehört in Christus, damit ihnen diese ganze Fülle Gottes bewusst wird und damit sie diese Fülle im Glauben nehmen, ergreifen und sagen, jawohl, danke Papa, es gehört mir. Ich bin tatsächlich irgendjemand hat über den verlorenen Sohn gepredigt heute, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, egal, aber war es Andreas, oder? Ja, genau. Also, wie der ältere Sohn, der hätte immer zugreifen können. Der Vater hat zu ihm gesagt, hey, alles, was mein ist, ist dein. Nur irgendwie hat er versäumt zuzugreifen. Und dann kommt dieser Verlorene, der alles mit den Huren durchgebracht hat, und der kriegt alles. Ja, nicht weil der Vater den mehr liebt, sondern für den Älteren wäre es genauso da gewesen. Amen. Alles, was mein ist, ist dein. Alles gehört uns. Alles ist euer, sagt Paulus. Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus. Alles gehört euch. Sag mal alles. Alles gehört dir. Die ganze Herrlichkeit des Himmels gehört dir. Weißt du, täglich die Herrlichkeit Gottes zu erleben, seine Gegenwart in deinem Leben zu erleben, das gehört dir. Amen. Und wenn du das einmal realisiert hast, weißt du, es gibt ja so viele Lehren oder auch Ermutigungen und das ist auch gar nicht alles schlecht, weißt du, wo dir gesagt wird, ja, verbringe jeden Tag eine Stunde Zeit in der Gegenwart Gottes und dein Leben wird anders sein und so weiter. Und ich glaube, das ist absolut. Die entscheidende Frage ist nur die, aus welcher Motivation heraus bemühen wir uns, jeden Tag eine Stunde in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Weil wir denken, ja, wir verbringen jeden Tag eine Stunde in der Gegenwart Gottes, damit Gott wieder zufrieden ist, damit wir Gott wieder gefallen, damit wir das getan haben, was die anderen auch tun, damit wir das getan haben, was die Bibel will. Ja, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Okay, habe ich verstanden. Also eine Stunde muss drin sein am Tag. Also, weißt du, dass wir jeden Tag einfach wieder sozusagen unser Gewissen beruhigen und sagen, jawohl, wir haben wieder unsere Pflicht erfüllt. Weißt du, wenn du einmal realisiert hast, was Gott wirklich für dich bereithält in seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes ist ja nicht nur ein Wort. Die Herrlichkeit Gottes ist ja nicht nur ein schönes Wort, oh, die Herrlichkeit, ein gutes Gefühl. Nein, weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist die Substanz Gottes selber. In seiner Herrlichkeit ist alles drin, was du irgendwie brauchst, um erfüllt und glücklich zu leben. Da ist die Gunst Gottes drin, da ist die Versorgung Gottes drin, da ist die Gesundheit Gottes drin, da ist das Wohlergehen Gottes drin, da ist die Fruchtbarkeit Gottes drin, da ist der Sieg Gottes drin, da ist alles drin, der Reichtum Gottes ist alles drin, was in Gott ist, ist alles drin in seiner Herrlichkeit. Und wenn du einmal realisiert hast, hey, das kann ich ja tatsächlich ständig anzapfen, einfach weil ich der Liebling bin. Ja? Halleluja. Wo sind die Lieblinge hier heute Abend? Das habt ihr verstanden jetzt? Ja? Preis den Herrn. Halleluja. Weil du der Liebling bist, kannst du das alles haben. Ja, da wärst du ja schön dumm, wenn du einen Tag verstreichen lassen würdest, ohne in seine Herrlichkeit zu kommen, oder? Weißt du, da muss dir doch niemand sagen, ja, es ist eine heilige Pflicht, jeden Tag Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Es ist eine heilige Pflicht, dass du jeden Tag eine Stunde mit dem Herrn wachst. Das muss ja dir doch wohl wert sein, oder? Nein, du sagst, wow, solche Schätze, Gott ist so gut. Wow, und er hat mir die gute Nachricht verkündigt, damit ich diese ganze Herrlichkeit, diese ganze Fülle, diese ganzen Straßen aus Gold, diese ganze Liebe, diese ganze Freude, diese ganze Power, diese ganze Kraft, diese ganze Ermutigung, diese ganze Erfrischung, damit ich das tatsächlich permanent wie im Himmel so auf Erden genießen darf. Wow, was habe ich für ein Vorrecht? Wow, geht's mir gut? Hammer! Da wäre ich ja nur noch blöd, wenn ich das nicht jeden Tag anzapfen würde. Ja, weißt du, wenn es für dich noch manchmal wie so eine Pflicht oder eine Disziplin ist, einfach Zeit mit Gott zu verbringen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du noch tiefer erkennen darfst, wie gut Gott wirklich ist. Weil wenn du das wirklich erkennst, dann sagst du, wow, da muss ich hin. Wie kann ich überhaupt durch den Tag gehen, ohne vorher mir meine Dosis vom Papa abgeholt zu haben? Ohne vorher mal bei ihm auf dem Schoß gesessen zu haben und diese Geborgenheit gespürt zu haben, diese Gnade, einfach, dass er mit mir ist, eingetaucht zu sein, wirklich in diese andere Dimension. Wie kann ich eigentlich einen Tag verbringen ohne das? Wie konnte ich eigentlich überhaupt früher einen Tag ohne verbringen? Was habe ich mir eigentlich gedacht? Also das ist echte Überführung. Das heißt, im Römer heißt es, Römer 2, glaube ich, Vers 4, heißt es, die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Also wenn du erkennst, wie gut Gott wirklich ist, dann leitet es dich dahin, umzukehren und zu sagen, oh, ich muss zu meinem Papa. Also dann erkennst du, weißt du, in der Herrlichkeit Gottes erkennst du nicht nur, dass du Gott total brauchst und dass du absolut abhängig von ihm bist, so wie Jesaja das erkannt hat, als die Herrlichkeit sich offenbart hat. Ich habe es am Sonntag vorgelesen, da wusste er plötzlich, wow, weh mir, ich bin verloren, ich brauche Gott, ich brauche, letztendlich hat er eigentlich erkannt, er braucht das Blut Jesu, nur gab es es halt damals noch nicht, deswegen war die Kohle halt der Ersatz. Na, ich bin dankbar fürs Blut Jesu, ist noch besser als ein Stück Kohle, ja. Aber er hat einfach erkannt und er hat einfach gespürt, er braucht Gott, sonst kann er in dieser Herrlichkeit gar nicht Bestand haben. Er braucht Gott. Aber weißt du, wenn du noch mal ein Stück tiefer gehst und wenn du diese Offenbarung von heute Abend nimmst, Gott ist gut, dann erkennst du, dass du nicht nur die Gegenwart, dass du nicht nur Gott und seine Erlösung und sein Blut unbedingt brauchst angesichts seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit, sondern dann kommt in dir etwas auf, was sagt, ich brauche nicht nur Gott, sondern ich will ihn total. Ich will nichts anderes als ihn. Ich will nichts anderes mehr. Nicht nur ich brauche ihn, nicht nur ich muss ihn haben, nicht nur, oh ja, damit ich nicht verloren gehe. Nein, ich will mehr von ihm. Ich will seine Herrlichkeit jeden Tag erleben. Ich will seine Gegenwart jeden Tag erleben. Ich will jeden Tag diese Quellen des Himmels anzapfen. Halleluja. Nicht mehr eine Pflichtstunde, sondern oh, als erstes hin, weil ich will einfach mehr von ihm. Amen. Ushakarabakanda. Halleluja. Wie viele von euch sind jeden Tag immer schon da in diesem Bewusstsein? Halleluja. Also gibt es noch Luft nach oben. Bei mir auch. Amen. Aber weißt du, das ist das, was die gute Nachricht auslöst. Dafür ist die gute Nachricht gegeben. Paulus sagt, wir verkünden dieses Geheimnis zu unserer Herrlichkeit. Hin zu einem Lebensstil, hin zu einem Wollen, zu einem Erkennen, zu einem Begehren. Wow, ich will keinen Tag mehr irgendwie anders leben, außer aus seiner Herrlichkeit und aus seiner Gegenwart heraus. Also da ist dieser Zug. Halleluja, das ist dieser Zug, weil Gott so gut ist. Amen. Weil er so gut ist. Vorher ist es nur ein leeres Wort, dass dir wird immer gesagt, Gott ist gut. Aber weißt du, wenn du eigentlich denkst, oh mei, ich würde viel lieber eigentlich, oder jeden Tag musst du drum kämpfen, um deine Pflicht zu erfüllen, in der Bibel zu lesen und den Herrn zu preisen und zu loben und wieder in seine Herrlichkeit rein. Weißt du, wenn du dich da immer so zwingen musst und ständig irgendwie immer deine Disziplin und dein Wecker muss so laut klingeln, dass du überhaupt aufwachst und bereit bist für die Herrlichkeit Gottes, weißt du, dann glaube ich, ist noch Luft nach oben, was die Tiefe des Bewusstseins oder ich sag mal, da ist Luft nach oben, wie das Evangelium, die gute Nachricht, wie diese Aussage, Gott ist gut, tatsächlich noch tiefer in deine Seele hineinsinken kann. Da ist noch Luft. Ja? Ja? Weil wenn es wirklich tief in dir drin ist, wie gut Gott ist, also ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, ja, also so vielleicht 6 oder 7 war ich da, da bin ich jeden Morgen um 5:45 aufgestanden, aus einem einzigen Grund. Meine Mutter schlief noch, meine Schwester schlief noch, aber es gab einen einzigen Grund, warum ich jeden Morgen um 5:45 aufgestanden bin und mir niemand sagen musste, du musst um 5:45 aufstehen und kein Wecker gestellt werden musste, um 5:45 aufstehen, weil der Punkt war, um 5:45 war mein Vater bereits aufgestanden und es war die einzige Zeit im Tag, wo ich ihn allein haben konnte, bevor er zur Arbeit ging, weil um 7 ging er zur Arbeit. Und deswegen bin ich um 5:45 aufgestanden, weil ich wollte Zeit mit meinem Vater verbringen. Und da musste mir niemand sagen, ich habe mir nicht den Wecker gestellt, sondern ich wusste, mein Vater steht früh auf, er muss früh weg. Ich hätte erst um 7 aufstehen können, weil das hätte mir auch noch gereicht, um in die Schule oder was auch immer da in die Grundschule zu kommen. Es hätte locker gereicht. Aber ich bin um 5:45 aufgestanden. Verstehst du? Und das war keine Pflicht, sondern das war die schönste Zeit des Tages für mich. Früh aufzustehen und in die Küche zu kommen und da war mein Vater und es war die Zeit, wo ich und er allein waren. Verstehst du? Und das ist, wenn du erkannt hast, der Vater ist gut und du willst Zeit mit ihm verbringen, weil er gut ist. Amen. Halleluja. Und so dürfen wir mit Gott, weißt du, so will Gott die Beziehung zu uns. Nicht, dass du aus Pflicht dir lautstark den Wecker stellst, damit du, oh ja, ich muss heute wieder Zeit mit Gott verbringen, weil der ist ja so heilig und außerdem, wer weiß, ich muss Punkte sammeln für die Ewigkeit, ansonsten wird in der Ewigkeit, wird es mir alles dann wieder abgezogen von meinem Konto, wenn ich nicht rechtzeitig den Herrn preise und so weiter. Amen. Wie viele von euch wollen eine tiefere Offenbarung, dass Gott gut ist? Komm, lasst uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte einfach mal für uns alle beten. Halleluja, auch für euch am Livestream. Halleluja. Oh, danke. Oh, ich kann das spüren, mich überwältigt es gerade selber, wirklich diese Güte Gottes, wie gut Gott ist. Also Gott ist so gut. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich bete, Herr, für jedes einzelne deiner Kinder, Herr, die jetzt zuhören, jeden am Livestream, jeden hier heute Abend live dabei, Herr, dass du jedem von uns wirklich so eine tiefe Offenbarung ins Herz gibst, Herr, dass du wirklich tief das in uns verwurzelst, wirklich diese Offenbarung deiner Güte, dass es nicht mehr nur ein theologischer Satz ist, Herr, dass es nicht mehr nur eine Botschaft ist, die uns irgendwie so oberflächlich unsere Seele happy macht oder so, sondern dass wir wirklich tief in unserem Innersten, dass wir wirklich tief in unserem Innersten diese Gewissheit in uns aufnehmen, Herr, so dass es für uns nicht mehr irgendwie, ja, eine Pflicht ist, mit dir Zeit zu haben, Herr, so dass es nicht mehr irgendwie, dass uns niemand mehr treiben muss, auch wir selber uns nicht treiben müssen, weil wir einfach erkannt haben, du bist gut und jeden Tag hast du wieder gute Dinge für uns vorbereitet in deiner Gegenwart und deswegen wollen wir in deine Gegenwart kommen und deswegen wollen wir die Zeit mit dir verbringen. Und Herr, wir sind dir auch dankbar, dass du nicht nur morgens von 6:15 bis 7 zur Verfügung stehst. Halleluja! Preis den Herrn. Amen. Bei jedem von uns ist es natürlich anders. Vielleicht ist es genau deine Zeit, ja, es kann sein. Aber weißt du, Gott ist 24 Stunden rund um die Uhr da. Er ist nicht außer Haus. Du musst nicht irgendwie schnell machen, dass du noch irgendwas von ihm erhascht. Ansonsten ist er weg. Sondern er ist immer da. Weißt du, und er wartet darauf. Er sehnt sich danach, dich zu haben. Er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und wenn du erkennst, wie gut er ist, weißt du, dann sehnst du dich ganz genauso danach, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und Vater, so bete ich im Namen Jesus, dass wirklich diese innige Gemeinschaft mit dir, diese tiefe Beziehung mit dir, dieser Zug in die Gemeinschaft mit dir bei jedem Einzelnen von uns noch viel, viel stärker wird, Herr. Nicht aus einer religiösen Pflicht, nicht weil jemand uns treibt und sagt, verbring mehr Zeit, damit die Erweckung kommen kann. Oder irgend sowas. Verbring mehr Zeit mit Gott, damit sich mehr Menschen bekehren um dich herum. Nein, sondern wir gehen aus dieser Liebesbeziehung, wir gehen in die Ernte. Ja, weil das ist dein Herz. Wenn wir Zeit mit dir hatten und Gemeinschaft mit dir hatten und du zeigst uns ja dein Herz und dann gibt es für uns ja auch nichts anderes, als wirklich diesem Auftrag zu folgen und Menschen zu Jesus zu führen. Einfach, weil wir dich lieben. Einfach, weil wir deine Güte erkannt haben. Einfach, weil wir deine Liebe erkannt haben. Oh, danke. Danke, Vater, dass du so gut bist, Herr. Danke, dass du so liebenswert bist. Danke, Herr, dass du es wirklich alles wert bist, Herr. Dass wir alles andere zur Seite legen, um einfach Zeit mit dir zu haben, Herr. Um Gemeinschaft mit dir zu haben. Um Zeit in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit zu verbringen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns aus deiner Herrlichkeit so unendlich beschenkst, Herr. Immer wieder neu beschenkst, Herr. Ja, ja, wir unterschätzen es ständig, was du uns geben kannst und was du uns geben willst und was du uns auch gibst. Manchmal realisieren wir es gar nicht wirklich. Aber Herr, wir bitten dich einfach, dass du wirklich die Augen unseres Herzens öffnest, noch mehr öffnest, dass wir wirklich die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe deiner Liebe für uns erkennen, Herr. Tief in unserem Herzen drin, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke für diese innige Beziehung, Herr. Danke für diese innige Liebesbeziehung zu dir, Herr. Oh, segne jeden Einzelnen, Herr. Mit dieser tiefen Transformation, Herr, die nur durch deine Liebe, Herr, und durch die Erkenntnis deiner Güte passieren kann. Danke, Vater. Ja, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Du bist gut. Halleluja. Du bist gut. Sag's nochmal laut. Gott ist gut. Mein Vater ist gut. Auch du über Livestream. Sag's nochmal. Mein Vater ist gut. Und ich bin sein Liebling. Und ich freue mich, Zeit mit ihm zu verbringen. Und es ist meine größte Freude, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und es ist meine größte Freude, seinen Auftrag zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Vater. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Preist du da. So gut. Und jetzt wollen wir noch geben. Huh? Halleluja. Nicht aus Pflicht heraus, wie ich gesagt habe, sondern weil Gott so gut ist. Weil Gott einfach gut ist und weil er uns so liebt, so bedingungslos liebt. Deswegen geben wir ihm einfach, so wie er uns führt, ja? Aus Freude. Paulus sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Warum? Weil er nicht unsere Pflichterfüllung will, sondern weil er unser Herz will, weil er unsere Liebe will. Und so geben wir einfach aus diesem Bewusstsein, wir sind seine geliebten Kinder und wir lassen uns führen von ihm. Und wenn du hier vor Ort bist, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist, oder du kannst den Bar gleich in den Eimer geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann beteilig dich einfach, so wie der Heilige Geist dich führt, über Überweisung oder PayPal oder Kreditkarte. Tu einfach das, was einfach dir vom Herzen des Vaters einfach zufließt. Sei ihm gehorsam, tu das, was er dir sagt. Okay, jetzt gehen wir die einmal durch. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. Hier habe ich ein ganz nettes Wunder von vor 2 Tagen, vom 1. Mai oder 3 Tagen. Schreibt jemand: Hallo ihr Lieben, als ich mich am Freitagmorgen mit meinem Kajal geschminkt habe, hat sich ein kleines Teilchen von der Holzummantelung des Stiftes gelöst und landet in meinem Auge. Wer schon einmal etwas im Auge hatte, weiß, wie unangenehm das ist. Bei jedem Blinzeln hat es gestört und geschmerzt. Ich konnte es jedoch nicht sehen. Zur Nase reiben half nichts. Mit Wasser ausspülen hat auch nichts gebracht. Daraufhin entschloss ich mich, meine rechte Hand auf mein rechtes Auge zu legen und in Jesu Namen zu beten, dass mein Auge wieder in den Zustand wie vor 2 Minuten versetzt wird. So, wir müssen in der Glory Life Schule lernen. Und ich durfte am hellen Morgen mein Wunder empfangen. Nach 2-mal Blinzeln war von dem Holzteilchen absolut nichts mehr zu spüren. Halleluja. Preist den Herrn, danke. Ich war so froh. Ein Arztbesuch und weitere Schmerzen blieben mir erspart. Und ich durfte mit riesiger Freude in den neuen Tag starten. Gott ist so gut. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Am Donnerstag ist um 17.30 Uhr wieder Treffen zur Schatzsuche. Ja, das ist auch eine starke Sache. Schatzsuche, die Schätze Gottes suchen. Draußen in der Welt, du hast es gehört, die Felder sind weiß zur Ernte. Ja, wir haben tatsächlich im letzten Jahr, seit Corona, haben wir so viele Bekehrungen erlebt, wirklich in unseren Gottesdiensten wie nie zuvor. Ja. Wir haben so viele Taufen gehabt im letzten Jahr, wie nie zuvor, seit Corona. Preist den Herrn. Also Gott ist gut. Amen. Und die Ernte ist reif. Halleluja. Und am Donnerstag hast du die Gelegenheit, dabei zu sein mit der Manuela bei der Schatzsuche. 17.30 Uhr Treffen im Gebetsraum. Ab 19 Uhr dann wieder hier Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, auch über Livestream. Schalte dich dazu ab 19 Uhr. Es geht dann nahtlos über um 19.30 Uhr in die Glory Life Schule. Und da natürlich sei nach Möglichkeit auch wieder live dabei oder eben über Livestream ab 19.30 Uhr. Wie gesagt, 19 Uhr geht es mit dem Gebet los, 19.30 Uhr die Schule. Und dann haben wir am Sonntag wieder um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Paralleles Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppenanmeldung, 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Lad deine Freunde, deine Bekannten und Verwandten dazu ein am Sonntag. Und dann am Montag 19.30 Uhr wieder Kindermitarbeiter treffen. Ja, wir haben immer mehr Kinder. Letzten Sonntag waren es, ich hab den Bericht gesehen, waren 37 Kinder da. Halleluja. Das heißt, wir brauchen immer mehr Mitarbeiter. Amen. Also nicht aus Pflicht, sondern weil Gott so gut ist, verstehst du? Und weil er dich bewegt aus Liebe zu den Kindern. Ja, wer geführt ist, wer sich geleitet fühlt, ist ein spannender und wichtiger Dienst. Nächsten Montag um 19.30 Uhr. Mit mir oben in den Kinderräumen, sei dabei. Und dann haben wir nächsten Dienstag wieder ab 19 Uhr zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten der Regionen, darüber hinaus im ganzen Land, unsere Glory-Häuser, unsere Mini-Gottesdienste im kleinen Rahmen. Auch natürlich unter dem Lockdown findet alles weiterhin unter dem Infektionsschutzkonzept ganz normal statt. Also seid mit dabei. Die Liste der Gloryhäuser findet ihr im Internet oder an den Pinnwänden drüben im Cafébereich. Jeder ist herzlich eingeladen. Ah ja, und dann genau, das war hier nicht in den Ansagen dabei. Jetzt am Samstag trifft sich das Evangelisationsteam, wieder Evangelisation. Also du hast gehört, die Ernte ist reif, das ist deine Gelegenheit. Samstag, 14 Uhr, direkt Treffpunkt in Stuttgart an der Ecke Königstraße-Bolzstraße. Ja, das ist... Die Bolzstraße ist da, wo die Kinos sind. Ne? Also am unteren, wenn du vom C&A schaust, am unteren Teil Richtung Hauptbahnhof des Schlossplatzes, das ist die Ecke Königstraße, Bolz, Bolzstraße, da waren wir schon öfters auch. Und genau, da ist Treffpunkt um 14 Uhr. Das wird eine starke Sache. Das Wetter soll, glaube ich, gut werden. Also die Ernte ist reif. Holt sie herein, holt sie hinter ihren Masken hervor, preist den Herrn im wahrsten Sinne des Wortes und führt sie rein ins Reich Gottes. Okay, die Zeiten für Gebet und Beratung auch werden angezeigt für die kommende Woche oder für alle Wochen letztendlich von Montag bis Samstag. Da kannst du anrufen oder auch du kannst dich per E-Mail melden unter besuchsdienst@glorylife.de, wenn du einen Live-Besuch möchtest für Gebet, für Heilung oder Gesundheit oder was auch immer, Freiheit, was auch immer du brauchst, einfach schreib uns eine E-Mail, besuchsdienst@glorylife.de. Okay, gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung, streck deine Hände aus, danke Vater für jeden Einzelnen, der einfach aus diesem Herzen der Liebe und der Freude heute Abend hineingesät hat in diesen Boden. Ja, du bist gut und weil du so gut bist, kann man dich auch im Geben nicht übertreffen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit, das ist so wichtig, wir sind nicht Teil der irdischen Ökonomie, sondern wir sind Teil der himmlischen Ökonomie. Wir sind Teil des himmlischen Finanzsystems, nicht des weltlichen Finanzsystems. Ja, es heißt in Jesaja 45, Vers 2, du gibst uns verborgene Schätze und versteckte Vorräte. Halleluja. Und in anderen Übersetzungen heißt es, du gibst uns die Vorräte der Finsternis. Ja, der Reichtum der Nationen fließt zu denen hin, die Gott vertrauen. Das sagt dein Wort. Die Sünder bewahren den Reichtum auf, damit er den Gerechten gegeben wird. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen übernatürlichen Reichtumstransfer, gerade in dieser Zeit. Während die Welt sagt Krise, sagen wir, die Aktien steigen. Halleluja. Die Aktien des Reiches Gottes steigen mächtig, mächtig, mächtig, mächtig. Halleluja. Preist den Herrn bei jedem Einzelnen 30-fach, 60-fach und 100-fach. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ja. Halleluja. Jetzt pass auf. Sag zum Schluss zu irgendjemand in deiner Nähe. Schau ihm tief in die Augen. Die Augen sind ja noch frei. Also schau ihm tief in die Augen und sag, du bist gesegnet, ein Kind des Vaters im Himmel zu sein. Er ist so gut. Du hast es nur zum Teil erfasst. Aber du wirst es immer mehr erkennen. Jeden Tag mehr. Es zieht dich in seine Gegenwart. Du willst Zeit mit ihm verbringen, weil du immer mehr erkennst, wie gut das für dich ist und wie gesegnet du bist. Und dann gehst du raus in die Welt und tust, wozu du bestimmt und berufen bist. Und holst Menschen herein ins Reich Gottes. Du bringst die Ernte ein. Du ziehst sie zu Jesus. Und sie sehen an dir, wie gut Gott ist. Und sie wollen auch nichts anderes mehr. Und es werden immer mehr. Von Tag zu Tag. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Geliebten. Halleluja. Habt ihr ein gutes Bad genommen? Halleluja. Ich weiß nicht genau, welcher Badezusatz es heute war. Doch, der Badezusatz hieß, Gott ist gut. Amen. Wie er riecht, weiß ich noch nicht, weil ich habe jetzt keinen übernatürlichen Geruch heute Abend gehabt. Vielleicht hat jemand was gerochen heute Abend, einen übernatürlichen Geruch, weil man kann ja auch die Herrlichkeit Gottes oft riechen. Wir haben ja schon öfters erlebt, diese verschiedenen Gerüche auch in der Atmosphäre Gottes. Auf jeden Fall, dein Badezusatz heute Abend war, Gott ist gut. Amen. Amen. Ja, es stimmt, genau. Im Gott ist gut sind eigentlich alle Düfte inbegriffen. Das ist eigentlich der Multiduft. Also müsste eigentlich jeder was anderes riechen. Der eine Rosen, der andere, was weiß ich, Pinien, der dritte Lavendel, Vanille, all diese wunderbaren Dinge. Atme nochmal tief ein, die Gegenwart Gottes. Gott ist gut. Halleluja. Oh, Glory. Glory, glory, glory. Halleluja. Halleluja. Uiuiuiuiui. Shabba. Genießt, auch hier über Livestream. Es fließt immer noch. Halleluja, seid noch nicht abgeschaltet. Für die Hungrigen gibt es noch einen Schlussschlag. Nachtisch, Nachschlag, Halleluja. Gott ist gut, die zweite. Shabba, Rakabaka. Uiuiui. Preis den Herrn. Den besten Abend. Halleluja. Komm gut heim. Ihr seid gesegnet. Gott ist gut. Halleluja. Amen.